Der Ostwind von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Ost vom Sonnenberg schwingt Banne und vom Berg. Flugs sammeln sich zum Ball die Wolken all. Und Morten schwenkt der grimme Hauf den Wetterberg hinauf. Ein schwarzer Turm, drin blitzt und Sturm. Der Oster misst den finstern Feind. Man will mir trotzen, wie mir scheint. Er greift zu Bogen, Schild und Speer, da fährt ein Schrecken in das Heer. Die Vorhut setzt mit wildem Graus über das letzte Glied hinaus. Die Mitte steht, die Nachhut druckt und schief gebogen. Krumm gebückt, hängt schräg die Hagelbucht, bereit zur Flucht. Nun kommen Speer um Speer geschwert, und keine, der im Ziel sich irrt. Zersprengt, zerschließen und zerschellt, humpeln die Wölklein aus dem Feld. Der Oster wendet stolz sich um. Nun, Sonne, nimm dein Eigentum. Sie naht mit ruhigem Herrschertritt, und Lust und Frohsinn kehren mit. Ende von Der Ostwind, aufgenommen von Anastasia Salocha.